Es ist der Weg der Waffe. Hier weiß, guck mal, guck auf, guck auf. Wie Banger, ihr denkt, ihr habt mich wie Saddam, doch ich hab 10 Doppelgänger. Behalte euch im Visier wie Heckenschütze. Vor der Stand immer den Finger am Anzug, um loszuballern wie Kämpfer. Lasse Dampf auf die Kessel und greife es an wie beim Taggen. Mein Mund ist bis zum Westen. Jeder Punch-Schuss, wenn ich rappe, du schlage deine Weste. Wie du lobst, ich zerbreche dein Charakter in zwei Teile und lass es nie wie vergessen. Du bist ein Mann von heute, ich mach auf die Shit von gestern. In meiner Cypher spielt das Lied vom Tod, willkommen in mein Western. Ich bin so Burner und Zecker, krieg jedes Mal einen Ständer. Ich schenk dir ein Bombenpaket mit lass es krachen am Sender. Spürst du den Druck in deiner Brust, wenn meine Stimme dich bonst, als ob ein Flock in dein Herz und deine Lungen zerreißt. Wie wenn dein Körper nichts mehr fühlt, plötzlich dein Blick auch erstarrt. Hast du endlich begriffen, meine Punchin hat dich gekillt. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geht du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geht du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Es ist der Weg der Waffe, also mach Platz, du Affe. Es braucht nicht Schusses und Bombendes, um zu sehen, du bist nutzlos. Du bist drei Spasten auf einmal wie MT-Rapper aus Stuttgart. Die Rapper ruft Mord, liefert den Nachschlag, zieh mich an. Image Gucci, Lauren, Boss und Armani. Keine Ahnung, was du darstellst, du siehst aus wie Salami. Sieh die Schuhe meiner, sind ähnlich der Stirn deines Kopfes. Beide eine Mischung aus wie Leder und Holz. Wenn der Rauch sich verzogen hat und ich dachte als letzter Banger alive am Mike und Battle bauen und scheine wie Eis. Highlights, Boogie, Net, Party, Life oder was es auch sei. Weißt du, der Typ ist, hat nicht schnell sein Flow, geschmeidig wie Brei. Ja, ich die Kalamari rüber, ich tausche sie gegen Couscous. Zieh die Knarre aus Frust, muss Licht verlöschen wie Kotschluss. Du Wurst guckst, um Angst zu übertuschen wie Tunden. Ey, ich brauch nur 2 Sekunden, um euch Tunden zu bumsen. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Ich rock deine Party auch in Ski-Unterwäsche. Du stehst vor der Türe mit lila nach Fresse. Ich fühle mich auf jeder Jam fremd im eigenen Land. Zeige mir deine Finger, du hattest doch wieder das eigene Hand. Ich und meine Jungs sind BMW, Puppe, Parkan. Du und deine Homies mit der Fong auf der Parkbank. Du steigst nicht durch, ich steig auf, steigere mich und du steigst aus. Ich nehme das Mic, nehme dich frei, verschwinde allein im Rauch. Alle denken, was für ein Rapper, scheiß wie hart, der guckt doch. Nach deinem Part brauchst du Ruhe und ich warte, warum nicht lerne nie einen deiner Gangmember kennen. Ich glaube, dir ist dein Bandana zu eng. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Du bist eingesperrt und nicht mehr rausgelassen. Denn eine Gang sind Affen, die nichts selber packen. Alter, auf allen Etappen putte ich jeden Bulappen. Rapper, ich klappen wie Schlappen, wie nach nem Fick mit nem Harten. Penis von Kuba, der Bruder, der cooler ist als Judas. Du kriegst den gut als Schuka, mit Kraft im Mund die Bazooka. Grüber, ich spuck auf den Kuka, schutt deine Super wie Tupac. Mit Power am Bleib, bist du am Boden verblutet. Yeah, wer aus der Straße von uns opfern will, behaupten, dass er uns ganz locker bettelt, den zerreißen wir in Stücke. Alter, Jump von einer Brücke, wenn du mir einmal begegnest, denn ich konter deine Blicke mit der Gamme, der ich ficke. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Dein Life ist ne Bitch und wir haben sie gefickt. Greif zu Gun, halte sie an dein Kopf und dann klick. Dein einziger Ausweg, drauf geh du Affe. Wir folgen wie Schatten den Weg unserer Waffe. Alter, ich bin vor... Alter, man kurde, wenn ich mit der Hammer, ich würde Jump sagen. Alter, ich bin vor ein... Mann.